Diesem überwiegenden Einfluss der französischen Freimaurer entsprach auch die Haltung der Großloge Alpina während des Weltkrieges. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich die freimaurerische Weltgeschäftsstelle in Neuenburg in der Schweiz befindet. Ihr Schöpfer ist der langjährige Großmeister der Alpina, Bruder Cartier Latente, der zu den angesehensten und einflussreichsten Maurer der gesamten Weltfreimaurerei gehört und noch im Jahre 1913 mit Bruder Magalas Lima den freimaurerischen Weltbund ins Leben rief. Cartier Latente war derjenige, welcher auf dem allstaatlichen Freimaurerkongresse in Paris 1900 mit besonderem Nachdruck als Hauptziel der Freimaurerei die Schaffung der Weltrepublik bezeichnete. Cartier Latente, der bezeichnenderweise Professor der Theologie ist, richtete bereits im Herbst 1914 hasserfüllte Angriffe gegen das Deutsche Reich. So sehr steht er unter französischem Einfluss, dass er urteilslos ihre Behauptungen und Verleumdungen wiedergibt. Deutschland führt den Krieg mit einer Grausamkeit und einer Rohheit würdig wilder Horden. Dass in Wirklichkeit die wilden Horden aus dem Inneren Afrikas und so weiter von den Verbandsmächten aufgeboten wurden und auf ihrer Seite kämpften, beachtete er nicht weiter. Dieser Geist aber beherrschte die ganze Großloge. So hielt auch Bruder Renaud, der abtretende Großredner bei der 63. Jahresversammlung der Alpina, eine Hetzrede, worin er besonders den Überfall Belgiens durch Deutschland in schärfsten Worten geißelte. Da ist es denn sehr angezeigt, einen Vortrag zu erinnern, den der belgische Sozialistenführer und Freimaurer Bruder van der Velde am 5. Juli 1913 im französischen Großorient vor zahlreichen Maurern gehalten hat. Van der Velde besprach damals unter anderem auch die belgische Neutralität und erörterte die Möglichkeit, dass es bei einem künftigen Kriege zwischen Frankreich und Deutschland zum Kampfgebiet werden könne. Und nun kommt das Merkwürdige. Bruder van der Velde gestand, dass die Engländer der belgischen Regierung erklärt hatten, dass sie im Falle eines Konfliktes zwischen Frankreich und Deutschland dem deutschen Einbruch zuvorkommen und das bedrohte Belgien verteidigen würden. Leider hatte kein Bruder die Geistesgegenwart der Hetzrede Bruder Renauds durch den Hinweis auf die Tatsache die Grundlage zu entziehen. Ein weiterer Hetzapostel und Vollblutschweizer ist der Bruder Isaac Revenchon, Großaufseher der Großloge Alpina. Er unterhielt die besten Beziehungen zum Großorient von Portugal. Endlich soll auch die Tätigkeit des Bruders A.H. Fried nicht unterschätzt werden, der unter pazifistischem Deckmantel den Hass gegen Deutschland in Wort und Schrift predigte. Die Tatsache, dass in der französischen Fremdenlegion 8000 Schweizer kämpften, darf die Großloge Alpina als ihr alleiniges Verdienst aussprechen. Und wenn, wie der Pariser Petit Parisien mitteilt, von diesen 8000 Schweizern bis Ende August 1918 3000 gefallen sind, so haben sie zur höheren Ehre des Grand Orient de France ihr Leben gelassen. Die Werbetätigkeit zugunsten der Entente wurde in der Schweiz großenteils mit amerikanischem Gelde bestritten. Die neuen Zürcher Nachrichten sprechen von 1,5 Millionen Dollar. Die Großloge Alpina war während des Krieges alles, nur nicht neutral. Auch Bruder Mambretti von der Loge Il Dovere in Lugano richtete dort die gehässigsten Angriffe gegen Deutschland, ohne Widerspruch zu finden. Schließlich sahen sich sogar die sehr geduldigen deutschen Großlogen genötigt, die Beziehung zur Alpina abzubrechen. Der Haltung der Großloge entsprach im Allgemeinen auch das Verhalten des Schweizerischen Bundesrates. Auf Betreiben französischer Freimaurer, Clemenceau, wurde zunächst der deutschfreundliche und außergewöhnlich begabte Bundesrat Hoffmann hinausgedrängt. Hoffmann wirkte für den Frieden und war der Entente ebenso ein Dorn im Auge wie der deutschfreundliche General Wille. An Hoffmanns Stelle wurde Bruder Ador gebracht, der Mitglied des Grand Orient de France ist. Nach der Bundesverfassung wäre eigentlich B.R. Müller zum Präsidenten der Schweiz zu wählen gewesen, der bereits seinerzeit als Vizepräsident amtiert hatte. Der Bundesrat musste jedoch Bruder Ador zum Präsidenten wählen. Kaum eine Stimme hat sich in der Schweiz gegen diese Handhabung der Verfassung erhoben. Und warum nicht? Da müssen Sie schon den Grand Orient de France fragen. Auch die franzosenfreundliche Stimmung in Belgien ist der Hauptsache nach ein Werk der Freimaurer, die ja in der Republik Frankreich ihr Ideal erblicken, obwohl Bruderkönig Albert von Belgien selbst Freimaurer ist. Während des Weltkrieges haben sich die belgischen Freimaurer gänzlich auf die Seite unserer Feinde gestellt, die angeblichen deutschen Gräueltaten gesammelt und freimaurerische Untersuchungskommissionen eingesetzt. Dabei fanden sie aber immer noch Zeit, ihre eigenen Dokumente und das Archiv rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, was offenbar höchst notwendig war. Als besondere Gräueltat wird den Deutschen bekanntlich vorgeworfen, dass sie an der englischen Miss Cavell die Todesstrafe vollzogen haben. Aber sie übersehen dabei ganz, dass diese raffinierte Dame durch ihre eigenartige Tätigkeit den deutschen Truppen unendlich viel Schaden zugefügt und diese Strafe daher redlich verdient hat. Seitdem wird Miss Cavell von den Freimaurern als eine Art Heilige verehrt und dürfte in absehbarer Zeit der Jungfrau von Orléans an die Seite gestellt werden. Der Großorient von Frankreich hat auch tatsächlich bereits folgende bemerkenswerte Entschließung angenommen. Die französischen, englischen, belgischen, italischen und russischen Freimaurer haben sich am 7. November 1915, 800 an der Zahl, zu einer feierlichen Sitzung zusammengefunden. Sie grüßen mit Ehrfurcht und Bewunderung das Andenken der heldenhaften Miss Edith Cavell, die in feiger Weise in Brüssel durch die deutschen Barbaren ermordet wurde, und brandmarken aufs Neue diese Handlungsweise eines Feindes, der sich in den Augen der zivilisierten Menschheit entehrt. Hören wir im Gegensatz zu diesen niederträchtigen Verleumdungen das Urteil eines wirklich unparteiischen Gewehrsmannes. Der argentinische Oberstleutnant Emilio Quintilin, der die deutschen Heere auf ihren Feldzügen in Ost und West, in Italien und auf dem Balkan als Kriegsberichter begleitet hatte, erklärte unlängst in einer großen Versammlung in Buenos Aires wörtlich Folgendes: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass ich niemals Augenzeuge dieser angeblichen Grausamkeiten gewesen bin und niemals eine unmittelbare oder ernste Anklage gegen das Vorgehen deutscher Truppen vernommen habe. Niemals habe ich von abgehackten Händen, Vergewaltigungen, Frauen- und Kindermorden, Brunnenvergiftungen usw. gehört oder gesehen. Das dürfte genügen. Der belgische Großorient war es auch, der an 49 Großlogen der Vereinigten Staaten im September 1915 ein Rundschreiben richtete, worin er sich gegen Bruder Wilsons Bemühungen, einen Ausgleichsfrieden zu vermitteln, nachdrücklichst verwahrte. Besonders klar lässt sich das Streben der Freimaurer, womöglich alle Staaten in den Krieg gegen Deutschland hineinzuziehen, bei Spanien nachweisen. Ein Rundschreiben des spanischen Großorients vom Oktober 1914 spricht den Wunsch aus, dass Spanien aus seiner Neutralität heraustreten und an der Seite Frankreichs und Englands kämpfen solle. Ferner wünscht der Ordensrat, die spanischen Freimaurer sollten sich die Mühe geben, die öffentliche Meinung gegen Deutschland aufzubringen und alle Nachrichten weiter verbreiten, die in jenen Blättern erscheinen, die von den Logen abhängig sind. In Barcelona wurden stürmische Straßenkundgebungen veranstaltet, um den Krieg gegen Deutschland zu erzwingen. Sie nahmen ihren Ausgang von der Ferrer-Gesellschaft, deren Hauptbruder Alexander Leroux ist.